Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich für einen Spanischkurs anmelden. Ja, gern. Sind Sie Anfänger? Ja, aber ein bisschen Spanisch kann ich schon. Der nächste Anfängerkurs beginnt nächsten Montag. Der Kurs ist 2-mal pro Woche, Montag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Super. Und wie lange dauert der Kurs? 3 Monate. Das ist in Ordnung, ja. Gut, dann brauche ich nur noch Ihre Daten. Wie ist denn Ihr Name bitte? Gökçeoğlu. Wie bitte? Gökçeoğlu. Können Sie das bitte buchstabieren? Zuerst den Vornamen. Vorname Bülent, B-U-L-E-N-T. Ja. Der Nachname G-Ö-K-C-E-O-G-L-U. Mhm. Wie ist denn die Adresse bitte? Die Adresse ist Müllerstraße 34 in 80993 München. Ihre Telefonnummer bitte? Das ist die 0176 12 10 8934. Haben Sie auch E-Mail? Ja, das ist bülent@mail.net. Vielen Dank. Dann brauche ich noch Ihre Unterschrift, bitte. Dankeschön. Und wann muss ich den Kurs bezahlen? In der ersten Kurswoche, am ersten Kurstag. Ja, dann bis Montag. Gut, bis Montag. Vielen Dank.